Seither ich bin verflucht, an mir klebt euer Blut. Ich bin das Omen einer bösen Macht. Meine Wege sind gesäumt von Elend, Leid und Tod. Ich habe euch das Unheil gebracht. Warum bin ich geboren, dass sich dein ganzer Zorn an mir entfacht? Wer bin ich, Gott? Seht her, ich bin verflucht, gebrandmarkt und befleckt, vom Schicksal drangsaliert und angespielt. Verstoßen von der Welt bin ich dazu verdammt, immer wieder vor mir selbst zu fliehen. Mein Weg, mein Ziel, er gibt mir einen Sinn. Gott, lass mich mein Dasein doch verstehen. Wenn ich auf dieser Welt nur ein böser Irrtum bin, warum lässt du mich nicht einfach gehen? Wer bin ich, Gott, dass du mich so bestrafst? Wer bin ich, Gott? Warum hast du mich geboren? Wer bin ich, Gott? Was hast du mit mir vor? Hast du mich, Gott, zu deinem Schandmal erkoren? Du hast mich geblendet, betrügerischem Glück. Du hast mir die Liebe aus dem Herzen geprüftes Leben, ich gebe es dir zurück. Niemand auf der Welt wird mich vermissen. Wer bin ich, Gott, dass du mich so bestrafst? Wer bin ich, Gott? Warum hast du mich geboren?